Platz mitten in die Augen und seine eigenen Kullern dann, als ob sie für ein Kugellager taugen. Und 1, 2, 3, 4, 5 im sausen Schritt nimmt er dieses Geld, damit wieder einer von vielen verschönt er die Nacht, indem er sie zu seiner Königin macht. Königin macht! Alle 3 Wochen geht er zum Test, wo er sich auf Grippe und AIDS testen lässt. Denn Sauberkeit und Diskretion war seine Bedingung immer schon. Und 1, 2, 3, 4, 5 im sausen Schritt nimmt er die Tustell, damit wieder eine von vielen verschönt ihm die Nacht. Er selbst ist gut drauf und sein Ding eine Pracht. Ding eine Pracht! Verließen Sie ihn. Manni, Solo-Register, jetzt sind die Schlaue, Carbide, Solo-Register, laut. Immer noch die technischen Probleme. Jetzt kommt Willi, gell? Jo, der nächste Onkel. Das ist der Willi, das ist immer nur Thailand, wo er ganz billig kann.